herzlich willkommen zum Antcast Episode 579, Falten oder Kamera. Ja, die Firma Samsung und Honor haben jeweils ihre neuen Smartphones vorgestellt und die könnten gar nicht verschiedener sein. Es gibt da eine Überraschung von den Honor Magic Geräten, ja. Aber alles der Reihe nach. Erstmal war was Interessantes aufgetaucht diese Woche. Und zwar gibt es offenbar von Google Bestrebungen, mehr im Hardware-Bereich zu machen. Das ist eigentlich nicht weiter verwunderlich und auch logisch, denn die Hardware-Aktivitäten scheinen sich ja momentan deutlich zu verstärken. Beispielsweise bei Google Nest natürlich und jetzt in aller Munde sozusagen, ja, hoffentlich nicht wörtlich, der neue Chip, der produziert wird, in Anführungszeichen, von Google für die Pixel 6 und Pixel 6 Pro Geräte, die bald herauskommen sollen, was allerdings noch, ja, noch mit sehr vielen Fragezeichen zu versehen ist, ganz klar, aber man merkt so im Großen und Ganzen, Google hat mehr und mehr mit Hardware zu tun und deswegen wird hier wohl eine Fabrik kann man nicht sagen, denn dort wird es wohl keine Herstellung geben, aber sehr wohl Vertrieb und Logistik und Verteilung von Hardware. Das soll eben in der Nähe von Mountain View gebaut werden, also quasi zwischen den verschiedenen Google-Hauptstellen in Mountain View. Und ja, das ist eine logische Konsequenz, dass sich jetzt eben Google auf die Hardware mehr konzentrieren will. So ganz klar ist allerdings noch nicht, was dieser Hub dann letztendlich tatsächlich tun soll. Ich meine, ein Vertrieb von Hardware, ja, da fehlt ja noch was. Ja. Möglicherweise wird allerdings auch in anderen sag ich mal, Stellen von Google eben Hardware möglicherweise produziert oder produzieren lassen. Und hier kommt das Ganze dann zusammen und wird eben von hier aus dann verteilt und von der Logistik her eben zu geteilt. Mhm. Also, es tut sich so langsam was in Richtung Hardware. Softwaremäßig, ich bin's eigentlich leid, das zu erwähnen, aber ich muss es ja leider sagen, ja. Also, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, in den letzten 3 Jahren oder so, Google Hangouts ist tot. Ja, wollte ich nur mal sagen. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt schon klar ist, dass das vorbei ist mit Google Hangouts. Und deswegen kann ich nur erstaunt zugucken, wie hier einige Leute sich aufregen, weil jetzt die Leute darauf hingewiesen werden, dass eben man wechseln solle zu Google Chat. Ja. Google Chat übernimmt also quasi jetzt sozusagen Hangouts. Das wäre für mich schon alleine etwas, was mich davon abschrecken würde, weil also Google und Messaging-Systeme allgemein schon mal, Head-Scratcher. Und wenn dann so ein Todesystem eben einfach nicht endlich rigoros beendet wird, ja, und ein neues System kommt, stattdessen wird, obwohl das was ganz Neues ist, wird es aber so hingestellt, als ob Google Chat das neue Hangouts ist, als ob das was Positives wäre. Ja, als ob das was Positives wäre. Also, ne? Okay, wie auch immer. Wenn jetzt also die Hangouts-User seit einigen Tagen sich anmelden, weiß nicht, ob das jetzt weltweit ist oder nur in den USA. Mensch, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. So, Frosch runtergeschluckt. Nein. Und ja, und jetzt bekommen die halt eine Nachricht, dass man jetzt eben Chat nutzen soll. In Gmail beispielsweise oder als separate App. Noch geht's, ja, aber das Ende ist nah. Die Warnung ist jetzt raus, offiziell, und ja. Und was geht los auf den Social Media Kanälen und in den User Reviews von Google Chat? Dasselbe, was auch bei Allo passiert ist. Die Leute wollen es einfach nicht wahrhaben. Irgendwie, also pur Hangouts Replacement, also schwaches Hangouts, schwacher Hangout-Ersatz, ne? So, ich weiß auch nicht. If it ain't broke, don't fix it. Das ist ja der beste Spruch, ne? Wenn es nicht kaputt ist, versucht es nicht zu reparieren. Oh Gott, da kann ich gar nicht ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, ja? Also, Hangouts war von Anfang an kaputt. Von Anfang an ist es niemals richtig so funktioniert eigentlich, wie es hätten sollen, eigentlich sein sollen für ein modernes Chat-System. Ja. G-Talk hat funktioniert. Hangouts hat nie funktioniert richtig. Also, das mal gleich vorneweg zu sagen. Also von Anfang an war das schon problematisch. Ja, Nachrichten, die nicht ankamen, Inkompatibilitäten, fehlendes Marketing, ja, ist ja toll, wenn man es mit sich selbst chatten kann, also es ist einfach schlimm, ja, und ja, ich weiß nicht, es ist immer wieder so, ja, es ist genauso mit dem Google Reader, ne? Ein paar Mannequins haben Google Reader benutzt, ja, ich weiß, ich habe es auch benutzt, vielleicht ihr auch, weil ihr technikaffin seid, ja, aber auf dem Markt gesehen, auf dem Massenmarkt gesehen, ja, hat es niemand benutzt. Ja, so ist es. Wie viel waren es? 50.000, 60.000? Sagen wir mal, großzügig 100.000 haben es benutzt. Ne? Das waren fast alles Journalisten. Ja, und absolut eingefleischte Tech-Fans. Ja? Normaler Mensch weiß gar nicht, was RSS überhaupt ist. Ja, ist zwar schade, aber so ist die Realität. Ja? Also, was hat Google gemacht? Eingestellt. Und dann auf einmal waren die paar Tausend, ja, die das genutzt haben, waren so laut, das hat sich angehört, als ob das Internet zusammenbricht, ja, das ist das Ende vom Internet, weil Google Reader eingestellt wurde, ne? Ja, so ist es. Und hier kommt mir es genauso vor, ne, die paar Mannequins, die Hangouts benutzen, machen so ein Trara, dass man denkt, okay, das ist, jetzt gibt's keinen Chat mehr, ne? Also, ich weiß nicht, also der Stein muss doch schon ziemlich groß sein, wo manche drunter hocken. Ganz vielleicht eine Idee, ne? Line installieren, Signal installieren, oder einer von den 10 anderen Messenger, die überhaupt noch in einer Statistik auftauchen, ja, von den Nutzerzahlen her. Hangouts taucht gar nicht auf. Und Google Chat auch nicht. Muss man sich mal vorstellen, ne? Taucht nicht auf. Und trotzdem, Leute, ne, hoffnungslos bashen die das System. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob das das nicht auch verdient, weil für mich stellt sich schon gar nicht mehr die Frage, Google Chat nutzen, das ist für mich einfach so absurd geworden. Nicht, weil es von Google ist, sondern weil ich einfach kein Vertrauen mehr habe zu irgendeinem Messenger von Google. Ja, weil die auch kein Durchhaltevermögen haben. Schon, wenn es so gewesen wäre, dann wäre Allo schon vor zig Jahren abgeschaltet worden. Wir hätten heute, Hangouts wäre vor zig Jahren abgeschaltet worden und Allo wäre die Standard-Chat-App, Video-App, Messaging-App, alles-App. Ja, okay, das hätte man machen können. Man hätte nur nicht nachgeben müssen. Ja, weiß nicht. Oder man hat gesehen, man kann den Massenmarkt nicht erreichen und das wird man auch mit Google Chat nicht machen können. Das ist vorbei. Ja, das ist. Da müssten ganz andere Geschütze aufgefahren werden, wenn man jetzt Google Chat massenmarkttauglich machen wollte. Ja. Also, ich weiß auch, ja, ich weiß, es ist wirklich frustrierend, auch für die Leute, die jetzt die Chat-App da entwickelt haben, Google Chat. Weil ich wüsste gar nicht, wo die anfangen sollen. Vielleicht erstmal 24 Stunden am Tag Power-Werbung auf allen Kanälen und nicht nur irgendwo im Internet ein schönes Video auf YouTube veröffentlichen, wo dann die Leute sowieso wieder nur bashen drunter, ja, sondern nee, wisst ihr, der Massenmarkt, den kann man auch anders erreichen. Und das wirkt immer noch etwas cooler, wenn etwas so in den normalen, in Anführungszeichen, Medien ist, ne? Und seitengroße Anzeigen der Tageszeitung wird sogar mehr helfen als irgendein ein hippes YouTube-Video, ne, den Leuten versucht zu erklären, wie genial Chat ist, die sich überhaupt nicht dafür interessieren und denken, was Chat? Ich tu, ja, ich, was ist das? Ja? Ich tu WhatsAppen. Ja. Ja. Genau. Also so schlimm ist es. Ja. Schick mir mal eine WhatsApp. Niemals. Aber das seht ihr schon. Ne? Obwohl ich WhatsApp grundsätzlich ablehne, muss man sagen, dass ich weiß gar nicht, also das ist so, wie wenn man einen riesen Eimer kaltes Wasser hat. Da steht unten WhatsApp drauf. Und jetzt macht man mit einer Pipette ein Tropfen kochendes Wasser rein. Das ist Google Chat. Ja. So ungefähr passiert es. Das Wasser tropft da rein und verfließt für immer. Ja, weg. Die Energie ist vorhanden, ist aber vollkommen aufgelöst in der Masse, was da unten drunter ist. Und so wird es sein. Ja. Es ist ja schon erstaunlich, dass Signal, der Signal Messenger, so viel von WhatsApp abgezogen hat. Aber das seht ihr auch mal, wo oder wie der Kampf um die Messenger überhaupt funktioniert. Ja. Das war passiert wegen Fehlentscheidungen hinsichtlich der Datenschutzbestimmungen, ja, Datenübermittlung. Da wurde gedacht, man könnte einfach die User dazu nötigen, ihre Daten an ein Unternehmen zu melden. Lustigerweise muss man sagen, die meisten, die WhatsApp nutzen, haben ja auch Facebook. Aber trotzdem wollen sie der Firma Facebook nicht gestatten, überhaupt irgendwelche Daten von WhatsApp zur Verfügung zu stellen, obwohl WhatsApp auch ein Unternehmen von Facebook ist. Immer man kann da schon nachfragen, ob das wirklich jetzt so sinnvoll war, deswegen das zu tun. Aber ich frage da gar nicht nach, weil alles, was weggeht von WhatsApp, ist gut. Ja, das ist schon mal super. Ja, die können dann zu einem richtigen sicheren Messenger gehen, wie eben zum Beispiel Signal oder auch Telegram, wobei Telegram ist bei mir auch zwar sicherer als WhatsApp, aber eben auch nicht so weit vorne mit dabei. Egal. Und da seht ihr aber auch, mit welchen Methoden da überhaupt das noch möglich ist, eventuell was zu reißen. Und jetzt kommt Google. Google und bietet Google Chat an. Merkt ihr was? Ja. Vor allem, ne, Europa, jetzt stelle ich mir so vor, oh, oder eigentlich schon auf der ganzen Welt eigentlich fast, ne? Vielleicht in den asiatischen Ländern nicht ganz so, aber so USA fängt ja auch schon so an, wo dann eben der Google eben ein Begriff ist, der immer wieder negativ in Verbindung mit Datenschutz steht. Ja, ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, auch das, kann ich und will ich so nicht beantworten, darf auch stark hinterfragt werden. Ich denke, es wird viel mehr das dramatisiert, als es dann tatsächlich ist. Ja. Aber dennoch, es kommt ja auf das allgemeine Empfinden an. Das allgemeine Empfinden wäre dann, okay, ich wechsle zum Beispiel von WhatsApp oder von Signal oder von Telegram, wechsle ich zu Google Chat. Und wegen, warum? Warum? Ja, wegen der Datensicherheit kann es wohl nicht sein, wenn es eben allgemeiner Tenor ist, ne, dass Google die schlimme Datenkrake ist. Ne? Ja, neben Facebook. Ne? Ja, dann ist schon mal ein großes Problem. Und deswegen, ich verstehe es nicht genau, was da jetzt Sache ist, aber noch weniger kann ich die User von Hangouts verstehen, die an ihrem alten Schnodder festhalten wollen, unbedingt. Aber ich glaube, das ist auch so eine Sache, die wohl auch in vielen Menschen verankert ist, ja. Sich am Alten festhalten, Neues ist grundsätzlich schlecht, und sowas, also anders kann ich mir es nicht erklären, aber ja, das ist halt ein Problem, wo vor allem in Europa, vor allem in Deutschland auch, sehr stark wohl zum Tragen kommt, aber auch in den USA vorhanden ist. Ganz im Gegensatz zu den asiatischen Ländern, vielleicht haben sich dann deswegen solche moderne, fortschrittlichen, funktionierenden, genialen, tollen Systeme wie Line ruckzuck durchgesetzt, ja, mit einem unglaublichen Marktanteil, wovon selbst WhatsApp nur träumen kann, ja, und zwar egal wo. Ja. Und das ist eben wahrscheinlich daher geschuldet, dass die sagen, oh, was Neues, super. Genial, das muss ich nutzen. Ja. Nur wenn es halt sich herausstellt, das Neue ist nicht so toll, dann können wir auch mal wieder zurück. Ja. Und es wird auch nicht alles abgeschaltet, aber das ist wieder eine andere Sache. Mentalitäten zwischen den verschiedenen Kulturen. Ja. Japan nutze alles, da gibt es auch noch Leute, die nutzen auch noch Kassetten und Schallplatten ganz normal. Ja. Also ganz normal, auch Videokassetten und so weiter. Ne. Das sind aber bei uns wären dann die Leute, die dann sagen, oh, CDs, oh, die hören sich so, oh, die hören sich so kalt an, nee, das nutze ich nicht, ne? Oder andersherum dann, ne? Die FLAC-User, ach, CD, nein, das ist ja viel zu schlechte Qualitäten. Ja, ich will FLAC-Format haben mit zig Billionen Hertz Frequenzen, oh, Kilohertz, oh, und so weiter, ne? Dass ja alles möglichst genau ist und dann na, hauen sich das Teil, was weiß ich, mit einem kleinen Lautsprecher um die Ohren, ich weiß auch nicht, aber auf jeden Fall diese 0 und 1, ja, diese Digitalgesellschaft, aber im negativen Sinn, es wäre ja schön, wenn wir eine Digitalgesellschaft wären, sind wir aber nicht. Ich meine, mit Digitalgesellschaft so richtig die 0 und 1, ne? Entweder ja oder nein. Ja, entweder gut oder schlecht. Ja, und sowas gibt es halt oftmals gerade in Japan eben nicht. Dort können mehrere Sachen gut sein. Ja, die Leute lieben ihre Schallplattenaufnahmen, die gucken sich Videokassetten an, ja, und gleichzeitig aber auch DVDs und CDs und Streaming und FLAC-Format und MP3-Format und alles, ja, es wird eben auch alles genutzt und es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Aber das ist, ja, wie gesagt, da könnte man noch ein paar Stunden drüber reden. Jedenfalls Hangouts, ne, schon seit ein paar Jahren tot und jetzt regen sich drüber auf, dass der Zombie jetzt bald abgeschaltet wird. Und Google Chat das Nachfolgesystem ist. Tipp, Line oder Signal Messenger installieren und habt ihr gleich was Richtiges. Okay, so. Yeah, das muss mal wieder gesagt werden. Ne? Habe ich schon lange nicht mehr gesagt. Ne? Gell? Ah, genau. Das Asus Republic of Gamer Phone 5S. Da gab es jetzt einige technische Daten, die durchgesickert sind und es hört sich gut an. Ja. die 144 Hertz OLED Displays, die da genutzt werden, ja, von dem Gerät, das ist die eine Sache. Snapdragon 888 Plus, die andere. Das wird wieder warm. Deswegen gibt es auch einen Kühler für das System. Tatsächlich, das wird hinten angeklippt und damit kann man dann auch die Leistung abrufen, die tatsächlich hier so ein Snapdragon leisten kann. Ja, weil wird ein Prozessor zu heiß, taktet er runter, ja, und damit wird das Gerät langsamer. Das heißt, ihr habt einen super tollen Prozessor drin, der immer nur langsam läuft, weil das Gerät sonst zu heiß wird. Dann klatscht ihr den Kühler dran, beim Spielen eben dann ein Muss. Und dann wird hier das richtig gekühlt, Prozessortemperatur sinkt, damit kann der Prozessor wieder höher getaktet werden und das Smartphone läuft schneller. Coole Sache also, ganz gut überlegt. 16 GB RAM und 256 GB Storage, so die kleine Version. Die große Version hat dann 18 GB RAM und 512 GB Storage. Hört sich also sehr, sehr gut an. 6000 mAh Akku, 64 Megapixel Kameraauflösung und Sony IMX686 als Hauptkamera und eine 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 5 Megapixel Makrolinse. Leider setzen die nicht auf Telefotos, sondern auf Makrolinsen. Ja, also offenbar sind Mücken und Bienen aufzunehmen eben cooler bei Asus als weiter entfernte Objekte. Egal. Jedenfalls die technischen Daten lassen sich sehen. Ja. Da kann man wirklich sehr gespannt sein drauf. Das Gerät selbst, jetzt muss ich mal gucken, ob das auch hier mit einem Preistag schon versehen ist. Nein, leider nicht. Also zur Orientierung, das ROG Phone 5, also nicht das 5S, von dem wir jetzt hier reden, sondern das 5, das kostet $672. Also nicht die Welt. Ob das jetzt auch bei uns so ist, ne, ist ja immer wieder eine Frage, das sind, ja, ihr wisst ja schon, Preise, ne? In Indien, umgerechnet in Dollar, wunderbar günstig. Und wir zahlen da in aller Regel noch etwas mehr, ja, weil mit uns kann man es ja machen. Genau. Wie dann aber das Gerät preislich aussehen wird, weiß ich nicht. Aber billig wird sicherlich nicht. Aber die Leistungsdaten sind eben auch eine ganze Hausnummer. Wir haben schon lange nichts mehr von Chromebooks gesagt. Und es kommt wohl daher, weil ich in der Chromebook oder in der Google Docs Geschichte und Google Cloud Geschichte nicht mehr so aktiv bin. Ja. Das heißt, für mich ist das Konzept, ein Gerät zu haben, das nur Produkte in der Cloud benutzt, also hauptsächlich bei Google benutzt, ist für mich eben nicht mehr praktikabel. Und deswegen ist es so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Aber ein Gerät hat meine Aufmerksamkeit erregt, das ganz sich ganz interessant anhört, weil es auch ein neues Konzept, finde ich, verfolgt. Ja, möglicherweise hat es schon vorher gegeben, aber trotzdem, und zwar das HP Chromebook X211. Ja, komischer Name. Also, das soll am 10. August rausgekommen, ja, zusammen mit dem ebenfalls vorgestellten HP Chromebook AIO, also zwei Chromebooks gleich, ja, von HP. Und das Chromebook X211 ist erstmal in einem Aluminiumrahmen aufgehoben, 11 Zoll Display IPS, ja, 2160 x 1440 Bildpunkte Auflösung, also relativ hoch für so ein Gerät. Und Gorilla Glass 4, ja, beim Chromebook, auch cool. Und es kommt auch mit einem Stylus, ja, den man eben den integrierten Touchscreen benutzen kann. Ein Snapdragon 7C Prozessor, da weiß ich gar nicht, wie ich den einordnen soll, ja, mit 8 GB RAM, was ja okay ist für ein Chromebook, ja, dann etwas, was mich wirklich stutzig gemacht hat, wo ich immer noch denke, ist das ein Schreibfehler, aber ich glaube, das ist tatsächlich so. 12 GB eMMC Storage. Okay. Also ich mach erstmal weiter, bevor ich dazu komme. 32, das kann ich überspringen. Also 11 Stunden, 15 Minuten Akkulaufzeit soll das haben mit der Akkuzelle, die da drin ist. Oder Zellen, die da drin sind. Und 45 Watt Charger. Das heißt, halb aufgeladen in 45 Minuten. Das ist auch nicht schlecht. Damit ist das Gerät natürlich super mobil. Und das Gerät selbst hat auch eine 5-Megapixel-Kamera integriert. Und auch auf der Rückseite eine 8-Megapixel-Kamera. Ja, also nicht nur eine Front-Facing-Kamera, sondern eine rückseitige Kamera. Ja, und da wird schon vielleicht schon klar, was man damit machen kann. Man kann das, also quasi die Tastatur abnehmen und hat dann ein Tablet. Also es ist sozusagen ein 2-in-1-Gerät. Finde ich richtig interessant, richtig gut. Deswegen ist auch ein Nano-SIM-Slot vorhanden, für eine Mobilfunkkarte reinzumachen. Ja, ganz klar. Und Micro-SD-Karten-Slot, USB-C-Ports, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 5. Bei das ist ein bisschen schade, Wi-Fi 6 hätte es schon können sein, wenn ich überlege, dass mein jetzt schon über 2 Jahre altes Honor View 6 tatsächlich auch, Honor View 20 Wi-Fi 6 kann. Das ist schon, naja, okay, gut, wie auch immer. Dann eben dieses Keyboard abnehmbar und somit hat man dann eben ein tatsächliches ultramobiles Gerät, das man sowohl als Tablet nehmen kann, ja, als auch mit Stift, als auch eben mit Tastatur sozusagen als Notebook-Ersatz. Ja, sofern man eben mit diesen Cloud-Diensten da sich begnügt. Ja. Dann gibt es noch ein anderes Gerät, und zwar der HP AIO, das steht für All-in-One. Ja. Und das ist ein Chrome OS Desktop-Gerät. Ja. Das Teil hat ein 21,5 Zoll Display. Also das seht ihr schon, das wird nicht toll zum Rumtragen sein. Ja. Das ist deswegen Desktop. 1920x1080 Bildpunkte Auflösung. Ganz komisch. Ja. Also das hat eine geringere Auflösung als das Gerät mit 11 Zoll Display. Sehr seltsam, aber okay. Das hat einen Core i3-Chip der 10. Generation drin, was ausreichend schnell ist hier. 4 GB RAM und dafür gibt es auch eine, mit diesem Modell auch ein 64 GB eMMC-Storage. Das seht ihr wohl hier diesen Unterschied. Ja. Es gibt auch noch ein Modell, ein größeres Modell von dem Chromebase All-in-One mit 16 GB RAM und 256 GB SSD. Und da seht ihr wohl schon den Unterschied im Desktop-Bereich. Sehen die wohl offenbar mehr Nutzen für mehr Speicher, also Offline-Speicher sozusagen. Aber ich muss schon sagen, diese 12 GB eMMC-Speicher, also das ist, das kann ich nicht ganz so nachvollziehen, dass man das heutzutage macht. 12, ich meine, jedes Smartphone hat heute schon 128 Gigabyte, ja, und die geben dem 12 Gigabyte. Das ist irgendwie, naja, okay, ja, ich weiß, die Argumentation ist natürlich, ja, man hat ja Online-Speicher, das ist ja ein reines Online-Gerät sozusagen, aber trotzdem so ein bisschen mehr Speicher für zum Beispiel Dokumente, auch größere Dokumente, mal eben schnell offline zu halten, wäre schon besser. Klar, es ist bei dem ja ein Micro-SD-Kartenslot vorhanden, aber ihr wisst, gegen echten eMMC-Speicher, der integriert ist, kann natürlich eine Micro-SD-Karte nicht mithalten. Dafür allerdings bei dem anderen die 256 GB SSD als große Ausbaustufe natürlich auf jeden Fall schon mal ein Hammer. Aber wie gesagt, auch hier die 4 GB RAM beim kleinsten Modell sind schon etwas, naja, seltsam, ne? Naja. Gut, wie auch immer, die Geräte kosten gar nicht mal so viel, wie man das sich hier vielleicht vorstellt. Also das HP Chromebook X2 11 beginnt bei $599 Dollar. Ja. Also ehrlich gesagt, ich bezweifle mittlerweile sehr stark, ob diese Angaben in diesem Artikel für den Speicher tatsächlich stimmen. Leider habe ich noch keine offizielle Verkaufsanzeige gesehen, sondern ebenfalls nur Berichte darüber von verschiedenen anderen und anderen Seiten. Aber da gibt es auch ein paar Widersprüche. Zum Beispiel das, was dann bei dem vorgestellten Gerät dort steht und dann weiter unten angegeben ist als interner Speicher beispielsweise. Es wäre wohl für mich eher verständlich, wenn ich das hier nehmen würde. Auf einer anderen Seite steht zum Beispiel hier Chromebook X211, ja, fängt an bei 4 GB RAM und 64 GB Storage, also nicht, wie in dem anderen Artikel behauptet, bei 8 GB mit 12 GB eMMC Storage. Ja, und deswegen, ich denke, das muss ein Fehler sein auf der anderen Seite. Ja. Dann gibt es noch eine Version, also 4 GB RAM, 64 GB Storage LTE-Version. Dann gibt es noch eine Version 8 GB, 64 GB Storage Wi-Fi only und 8 GB, 128 GB interner Speicher und LTE. Und das ist für mich durchaus logischer. Ja. Also, ihr seht, ein bisschen durcheinander gibt es noch, deswegen warte ich mal letztendlich, bis eine offizielle Verkaufsanzeige irgendwo drin ist und dann werden wir es sehen. Aber auf jeden Fall, das Konzept hat mich schon angesprungen. Schade, dass es ein Chromebook ist, muss ich sagen, und nicht ein Gerät, das auf einem offenen System beispielsweise basiert, ja, mit vielleicht etwas mehr internem Speicher. Und das wäre dann vielleicht eine Überlegung wert. Gut, jetzt kommen wir mal zu dem Hauptding heute. Ja. Samsung Galaxy Z Fold 3. Ja. Die sind jetzt zusammen mit dem Z Flip rausgekommen. Und also das Z Flip, da will ich fast gar nicht drüber sprechen, ja, aber ich glaube, ich muss. Also das Flip ist so ein Klappphone. Ich habe es schon mal angedeutet, ja, wie man es früher hatte, so dieses Klapphandys, ja, tatsächlich jetzt, ne? Nur dass eben jetzt das Display durchgehend ist, ja, so. Das heißt, eine schöne in der Mitte ein schöner Streifen vom Klappen, ne? So. Insgesamt gesehen, ja. Hat halt eine hippe Ausstrahlung, sage ich mal, und man kann quasi das große Smartphone, das übrigens 6,7 Zoll Screen hat, ja, das kann man dann eben zusammenklappen, ja, und somit, ja, hat man dann eben ein etwas kleineres Gerät. Ein Zweitdisplay ist dort dann auch vorhanden, sobald man es zugeklappt hat, dort wo die Kameras sind, ist dann noch ein 1,9 Zoll Display quasi auf der Rückseite sozusagen drauf. Wenn man zusammenklappt, ne, sieht man das dann eben sehr schön. Das finde ich ganz praktisch, muss ich sagen, weil dann kann man schon wichtige Sachen sehen, wie beispielsweise Uhrzeit, Nachrichten, ob welche eingegangen sind. Ja. Ich gehe mal stark davon aus, dass das ein Always-On-Display ist, wäre jedenfalls vernünftig. Und damit kann man dann eben schon sehen, ohne dass man das Handy ständig aufklappen muss. Ja? Weil wie oft gucke ich hier, ne, und schalte nur mal kurz an und check die Uhrzeit oder ähnliches, ne? Oder ob eine Nachricht eingegangen ist. Nee, ist keine eingegangen, wunderbar. Und das muss man dann eben nicht machen, da muss man eben das nicht aufklappen, was natürlich der Lebensdauer des Geräts durchaus zugutekommt. So, 999 Ocken kostet das Teil, 8 GB RAM, 128 GB Storage, beziehungsweise es gibt auch noch 256 GB Storage, wird dann allerdings teurer sein. 3300 mAh Akku ist nicht die Welt. Android 11 ist drauf, Dualkameras, 12 Megapixel Haupt- und 12 Megapixel Ultraweitwinkelkamera sowie eine 10 Megapixel Kamera für, was das ist, ja, 80 Grad FOV. Jetzt wird noch nicht mal eine Angabe mehr drauf gemacht, was ist dann das hier, ne? Müsste, Moment, Main Ultraweit müsste noch weiter, also noch mehr als Weitwinkel, keine Ahnung. Was weiß ich. Also noch eine ominöse Kamera, Linse. beziehungsweise, Moment, könnte das vielleicht sein, dass es das Selfie-Shooter ist? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Tut mir leid, keine Angabe. Gut, dann. Moment, jetzt muss ich mal hier den Artikel hier aufrufen. Bei Fantroid steht es übrigens drin hier. So. Uiuiui. Ja, habe ich also schon gesagt, 128 GB, 256 GB Storage, 8 GB Hauptspeicher, 3300 mAh Akku. Ja, das ist das Selfie-Shooter. Ja, auch wenn das hier in dieser Tabelle, die haben da leider irgendwas, da fehlt irgendwas. Mist. Mensch, also Leute lesen heutzutage die Artikel auch nicht mehr durch, bevor sie es veröffentlichen, glaube ich. Naja, habe ich auch schon gemacht, des Öfteren. So, weiter im Text. Und dann haben wir natürlich noch dieses Samsung Galaxy Z Fold 3, das neue Ultra High-End Flagship Superphone von Samsung. Ja. Und das ist gegenüber dem Z Flip S halt ein, sagen wir mal, ein echtes faltbares Display, so wie man sich das auch tatsächlich vorstellt, ja, und nicht so ein Club-Handy-Revival, ja. Das hat 7,6 Zoll, ja, wenn man das komplett aufgeklappt hat, was meiner Meinung nach zu klein ist für also, 7,6 ist kaum größer als ein normales Smartphone, das ich so hier nutze. Also, gut, wie auch immer. Zusammengeklappt und da sieht man dann die Unterschiede. Ich kann das gar nicht vorstellen. Das ist doch wieder ein Fehler von denen. Kann ja wahr sein. Das wäre sinnlos. Meine Herren. Ich kann mal gucken, ob ich da nochmal die Bestätigung bekomme von der GSM Arena. Die sind ja eigentlich relativ zuverlässig. So, jetzt nehme ich mal das hier. Und doch, das scheint wirklich zu stimmen. Okay. Also, wenn ihr aufklappt, habt ihr das 7,6 Zoll Display und wenn ihr zusammenklappt, dann habt ihr ein 6,2 Zoll Display. Also hätten sie sich das Aufklappen auch sparen können. Das ist ja verrückt, sowas. Egal, okay, ich mache einfach mal weiter. ich nicht verstehen Sinn von dies. 271 Gramm. Ich glaube, das geht für die meisten in Ordnung. IP X8 wasserfest, was auch schon mal gut ist. Ein AMOLED-Screen, 120 Hertz, Bildwiederholfrequenz, HDR10 Plus. 7,6 Zoll habe ich eben schon gesagt, aufgeklappt. Ja, 6,2 Zoll zusammengeklappt. Und zwar das Display, das dann eben auf der Rückseite sozusagen ist oder auf der Vorderseite, je nachdem, wie man es sehen will, nachdem man es zugeklappt hat. Und hier kommt dann ein Snapdragon 888 5G zum Einsatz, eine Adreno 660 GPU und das Teil kommt wahlweise mit 256 GB oder 512 GB Storage und satten 12 GB RAM als einzige Ausstattungslinie, 12 GB RAM. Finde ich okay. Endlich mal keine Kompromisse, ja, 12 GB und Ende Gelände. Ja. Video 4K mit 60 Frames pro Sekunde, ja, 1080p sogar mit 240 Frames pro Sekunde und dann gibt es sogar noch einen super Zeitlupenmodus 720p mit 960 Frames pro Sekunde, wow. Irre, ja. Damit kann man Hochgeschwindigkeitsaufnahmen machen, nicht schlecht. Selfie-Kamera natürlich auch vorhanden, 16 Megapixel, ja, übrigens, achso, die Hauptkameras, genau, 3x12 Megapixel-Kameras, einmal eine Weitwinkelkamera, Ultraweitwinkelkamera und auch eine Telefotolinse, also hier wird eine Telefotolinse auf jeden Fall spendiert, was natürlich sehr schön ist, mit zweifach optischem Zoom und da kann man dann schon einiges anfangen. Der Sound ist getuned von AKG, ja, für die Soundfans. 32-Bit mit 384 kHz Audio möglich. Ja, braucht nur die entsprechende Anlage dazu. Und die Satelliten wird GLONASS, Galileo, BDS und das ist natürlich das ganz normale AGPS, also das Assisted GPS, hier genutzt. Wobei ich das auch noch hinterfrage, ob das wirklich so ist. Schon könnte man nämlich bei, also ohne Netzverbindung kein GPS benutzen und das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Fingerprint-Sensor ist an der Seite angebracht. Samsung DeX wird unterstützt. Interessant. Und das Teil hat einen 4400 mAh Akku. Das wird es auch brauchen bei diesen mehreren Displays. Ja. Ja, und der Preis, da braucht ihr auch eine Sekunde. Setzt euch am besten mal hin. Oh. Wenn ihr nämlich jetzt schon aufgesprungen seid und sagt, Mann, Wahnsinn, das Teil will ich mir holen, dann setzt euch jetzt lieber nochmal hin. 1799 Euro kostet das Teil. Und zwar in der Version mit 256 GB Storage und 12 GB RAM. Wenn ihr 512 GB Storage, 12 GB RAM haben wollt, dann müsst ihr 1899 zahlen. Wobei, also auf die 100 Euro kommt es auch nicht mal an. Das ist ja der Wahnsinn. Ja. Und zwar im negativen Sinne. Irre. Verrückt. Gut. Also. So viel zu den Supergeräten von Samsung. Kein Zweifel, die werden viel Anklang finden, denn die Leute wurden da schon sehr, ja, ich sag mal, gehypt von diesen ganzen Sachen. Und ja, von daher, ich denke, es wird auf jeden Fall die Nische bedienen. Wird es auf dem Massenmarkt ankommen, also vielleicht das Flip. Ja. Vielleicht das Flip, weil das eben was Besonderes ist vom Formfaktor her. Da kann ich mir vorstellen, dass es da mehr Menschen gibt, die das gut finden, auch wegen dem Preis. 999 Euro ist jetzt ein Preis, wo nicht komplett wahnsinnig ist. Ja. Und wenn man dann eben einrechnen, dass die Leute oftmals sagen, ich will etwas Besonderes haben, ja, wo ich meine Leute, meine Kumpels noch mit verblüffen kann, ja, und dann ist das Z Flip 3 natürlich ein Gerät, das man sich eventuell noch leisten kann und eben hier diesen Effekt hat, diesen Show-Effekt. Den Show-Effekt hat man auch sicherlich beim Galaxy Z Fold 3, wobei es ist ja schon ein bisschen abgenutzt, was, wie viel es da noch gibt, die das deswegen kaufen, ja. Ansonsten, es gibt durchaus ein paar Nutzungsszenarien, wo das Fold 3, für das Flip 3 sehe ich kein wirkliches Nutzungsszenario, aber für das Fold 3 kann ich mir schon vorstellen, dass es da einige Szenarien gibt, wo das auch tatsächlich praktikabel ist, aber eben von der Zahl her auf jeden Fall eine Nische, aus dem Grund auch natürlich, weil 1799 Euro, da wird es auf jeden Fall eine Nische bleiben, weil das Gerät einfach viel zu teuer ist. Selbst mit gesponsertem Vertrag wird das Teil noch recht viel kosten. Ich denke, für den Massenmarkt ist das Fold 3 nicht geeignet. Definitiv. Das würde mich schon sehr wundern. Dann würde ich wirklich komplett den Glauben an die Gesellschaft verlieren. Ja? Aber beim Z Flip 3, das könnte durchaus schon einschlagen auf größerer Basis. Ja. Weil das nutzlose Sachen einschlagen, das ist durchaus möglich. Das muss ihm nur erschwinglich sein. Ja? Und auch wenn das für mich viel zu teuer wird, also für das, was das Gerät kann, für die Ausstattung würde ich das niemals ausgeben. Da gibt es für die Hälfte bessere Geräte technisch. Aber wie gesagt, es ist ja die Besonderheit eben, dass das so ein faltbares Gerät ist. Ja, mein Gott, wenn man eben eine kleine Tasche hat oder so, dann würde es auch einen Vorteil bringen, weil man das wirklich schön klein zusammenklappen kann. Leider sehe ich, hier sind die Maße, also zusammengeklappt, ja, ist es nur 72,2 auf 86,4 Millimeter groß, beziehungsweise 17,1 Millimeter dick. Ja, und das ist ja schon gar nicht so schlecht, wenn ich mir das mal angucke. 8,6 Zentimeter, das ist wirklich klein. Ja, wie so ein bisschen praktisch so quadratisch, ne? Nee, darf man nicht sagen, das ist ja, glaube ich, geschützter Spruch, ne? Quadratisch, praktisch, ne? So und so weiter, ne? Aber das passt dann eben besser in die Tasche rein. Hemdtasche, Handtasche, Hosentasche würde ich es nicht machen, weil, ne? Robustheit und so weiter. Aber gut. Von daher, das könnte durchaus interessant werden für die Masse. Okay. Dann, Samsung hat noch was anderes gezeigt. Etwas, wo ich schon eher sehen kann, dass das auch auf dem Massenmarkt deutlich stärker einschlägt. Und zwar die neue Galaxy Watch 4 Classic. Und natürlich auch die Galaxy Watch 4 ohne Classic. Ja. Denn die vereinen einiges von den Funktionen, die eben die Vorgängermodelle hatten, aber führen das konsequent weiter und haben beispielsweise durch das drehbare Uhren, wie soll man das sagen, diese Lünette heißt das ja, ne? Diese drehbare Lünette, hat es natürlich einen riesen Bedienungsvorteil. Ja. Wenn man sich daran gewöhnt hat, dann will man das nicht mehr missen. Ich habe das schon in Geschäften gesehen und ich finde das wirklich sehr, sehr praktisch. Das ist manchmal praktischer, als jetzt hier am Touchscreen rumzuwurschteln, vor allem wenn man zum Beispiel durch Menüs durchseppen will. Ja, hier dieses Streichen mit dem Finger auf dem Display, ja klar, das geht. Trotzdem mit der Linette ist das angenehmer, finde ich. Ja, also man hat hier durchaus eine wichtige Funktion drangelassen, was auch eine gute Sache ist. Wear OS 3 ja, dürfte das nächste Argument sein, wenn auch hier das Samsung-Ausgabe von Wear OS 3 ist. Ne? Das dürfte auch ein gewichtiges Argument sein gegenüber vielen anderen Smartwatches, die eben kein Wear OS 3 haben und damit eben so ein bisschen eingeschränkt sind oder eingeschränkter sind als hier. Denn hier gibt es YouTube Music App beispielsweise, dass man direkt auf die Uhr installieren kann, ohne dass das über das Smartphone quasi, die App im Smartphone aufgerufen wird, ja. Google Maps direkt auf der Smartwatch, ohne Handy sozusagen, ja. Das sind zum Beispiel auch Sachen, die durchaus auch als Argument durchgeht. Ja. Möglicherweise kommt sogar der Google Assistant zum Tragen. Ja. Nach allem, was bisher an Gerüchten herumschwirrt, scheint es wohl so zu sein, dass die neuen Samsung Smartwatches auch tatsächlich die Möglichkeit haben, Google Assistant einzustellen, statt diesen Bixby. Ja. Also, Und damit muss man sagen, ist es durchaus eine ernstzunehmender Konkurrent im Smartwatch-Markt. Oder soll ich eher sagen, umgekehrt, das ist die neue Referenz bei den Android-Smartwatches. Denn das darf man nicht vergessen. Die Samsung-Watches, die waren schon immer ganz weit vorne im Android-Bereich. Ja. Die Preise sind nicht günstig, wie jetzt zum Beispiel die Honor Smartwatches, ja, oder viele andere Marken, die halt grundsätzliche Funktionen einer Smartwatch bieten, meistens aber kein Wear OS. Und dennoch sind die Preise für diese Smartwatch nicht over the top, ja, wie man so schön sagt. Also die gehen nicht durch die Decke. Sondern die halten sich noch im Gegensatz zu den Samsung Galaxy Smartphones. Die sind total durch die Decke, ja, furchtbar. Aber die Watches, die sind vorsichtig bepreist. Mit zum Beispiel der Galaxy Watch 4, die beginnt bei $349 für die kleine 42mm Version, für die echte Watch, ja, die richtige Uhr, 46mm, die kommt auf $379. dann gibt es noch die Galaxy Watch, also ohne Classic, ja, die ist 45mm im Durchmesser und kostet $429. Ja. Also so extrem teuer kann man da eigentlich jetzt das nicht unbedingt sagen, dass es das wäre, denn im Uhrenbereich an sich ist das kein jetzt großer zu hoher Preis. Ja. Also wenn ich mal angucke, es gibt auch Lösungen ich habe hier sowieso keine Sponsoren und gar nichts, ja, ich bin Casio-Fan, ja, ich liebe die Casio-Armbanduhren und seit Jahren gucke ich schon, ob es nicht eine vernünftige Smartwatch gibt von Casio und das Interessante ist, es gibt sogar Smartwatches von Casio, ja, tatsächlich, nur der Preis ist dann halt eben, ja, unter ferner Liefen, das muss man ganz klar sagen, das ist halt so eine Geschichte, ich möchte nicht sagen, die sind verrückt, ja, weil eben für Uhren an sich, ist Casio gar nicht mal so teuer. Ja? Und guckt euch mal die Uhren von Seiko an. Ja? Da gibt es Modelle, die also Smartwatch, die können gar nichts, die können die Uhrzeit anzeigen. Ja? Uhrzeit und Datum, ja, und kosten an die 1000 Euro. Ja? Also, was soll ich denn dann zu sagen für eine Smartwatch von einen bekannten Uhrenhersteller, ja, der dann eben hier eine Smartwatch anbietet, ja, dass der die nicht verschenkt oder nicht in Konkurrenz geht zu einem Anbieter, der jetzt nur Smartwatches auflegt, das dürfte ja auch klar sein. Hm. Ich versuche hier im Hintergrund gerade verzweifelt diese Smartwatch zu finden. Haben die eingestellt? Ah, da ist sie, hab sie gefunden. Die GSW H1000 1ER. Ja. Die hat auch Wear OS drin sogar, ja, nicht schlecht. Die wichtigsten Sachen sind dran, ja, also Herzfrequenzmessung, Kompass, Luftdrucksensor, Höhensensor, Beschleunigungsmesser, Gyrometer, GPS, ja, alles drin, wie gesagt, Wear OS. Ebenfalls installiert, wobei das glaube ich noch das alte sein wird, bin mir ziemlich sicher. Mikrofon ist integriert, um eben den Google Assistant zu benutzen. Also auch alles, was man von einer echten Smartwatch verlangt. Aber der Preis ist eben mit 699 Euro dann doch ganz schön happig. Ja, also 699, das ist ein Wort. Oh, sind wir da ja, weil es nämlich eben die Apple Watch, die Series 6, also die momentan aktuelle Apple Smartwatch für 429 Euro gibt. Und da ist EKG, Qualitätsherzmessung und so weiter, alles drin. Das ist schon eine Sache. Ja? Und gegenüber dem halt die Casio, ja, mit der nur grundsätzlichen beispielsweise Herzfrequenzmessung, ja, sicherlich, die Qualität, da habe ich keinen Zweifel, die wird extrem gut sein bei Casio, so wie man das gewohnt ist. Übrigens ein G-Shock-Modell, ja, also das Teil wird noch funktionieren, wenn die Apple-Uhr schon lange kaputt ist, ja, ich sage nur Geocaching und so weiter, ne, aber trotzdem, dieser Preisunterschied ist schon richtig heftig. Ich meine, die G-Shock auch 20 Bar wasserdicht. Also, ja, schon allein das zeigt, das ist eine echte G-Shock, 200 Meter wasserdicht. Wow. Aber trotzdem kann man das da nicht unter den Tisch kehren, dass es eben für eine Smartwatch teuer ist. Ja. Smartwatch teuer, und vielleicht ist das eben auch die Schwierigkeit, was so ein traditioneller Uhrenhersteller hat. Bei denen ist die traditionelle Uhr ja schon relativ teuer. Und wenn da noch so Spezialfunktionen ran sollen, dann wird es halt richtig teuer. Und andere Firmen, die eben nur Smartwatches machen, bei denen ist das eben das Grundmodell sozusagen, und deswegen ist es auch günstiger. Aber hier die Samsung Smartwatch, die kommt halt hier in diesen Bereich mit rein. Ja, die gibt es eben schon günstiger als die Apple Smartwatch. Mit 429 beim Topmodell, ebenbürtig mit der Apple Smartwatch. Und so kann man dann eben durchaus hier sagen, dass eben die Smartwatch von Samsung zu Recht die beliebteste Smartwatch bei Android ist. Der Preis ist gerade noch so okay. Die Funktionen sind ausgezeichnet. Die Bedienung ist perfekt. Also, ja, gar nicht so schlecht. Hm. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich glaube nämlich, die haben doch auch hier bei dieser, ich glaube nämlich, die haben hier auch bei dieser Uhr, ja genau, auch hier ist ein EKG-Monitoring drin, bei der Galaxy Watch 4, genau, GPS ist ja auch integriert, ja, das ist wichtig, weil das ist einer von diesen Merkmalen, wo besonders hervorzuheben ist, die das nämlich einen Vorteil hat gegenüber herkömmlichen Herzfrequenz-Tracking, was in anderen Smartwatches, zum Beispiel hier in meiner GS Pro drin ist. Das ist nur eine normale Herzfrequenzmessung, die ist nicht geeignet für jetzt irgendwelche Unregelmäßigkeiten zu sehen. Das sieht man auch daher, weil die Messung an sich schon immer wieder Spikes produziert, wo wirklich die Uhr quasi produziert. Ja, wenn man das für bare Münze nimmt, dann würde man wirklich sehr erschrecken. Ja. Aber ich habe das auch tatsächlich schon verfolgt. Also da sitzt man ganz normal und auf einmal gibt es hier einen Spike. Aber nicht nur ein Spike, sondern es fängt langsam an mehr zu werden. Und dann hat man auf einmal 170 Pulsfrequenz und dann geht es gleich wieder runter. Laut Uhr. Aber echte Messung, also ne, wenn man sich dann, was, 170? Moment, nee, kann nicht sein. Ja, ist nicht. Ist keine 170. Zum Glück. Ich fällt mir vom Stuhl. Also, das sieht man, das ist weit, weit, weit weg von einer qualitativen Messung, die irgendwie auch nur mit EKG in einem Atemzug genannt werden darf. Ja, ich weiß, auch die Apple Watch, auch die Samsung Smartwatch, das ist kein echtes EKG. Aber zumindest bei der Apple Watch weiß ich, dass es eine medizinische Überprüfung gibt und dass die tatsächlich EKG-Funktion sagen dürfen. Ja, zumindest eben in diesem grundsätzlichen Ansatz eines EKGs. Und dann kann man eben auch Unregelmäßigkeiten erkennen, man wird dann gewarnt und kann dann damit zum Beispiel zum Arzt gehen und sagen, ne, hier, also meine Smartwatch hat gesagt, ne, ich muss da mal vielleicht zum Arzt gehen. Ne? Und wenn ihr dann einen Arzt habt, der auch hier nicht konsequent sagt, ach, so ein Mist, ja, das ist doch alles Dreck. Ja. Alles schon erlebt, ne? Ja, ne? Aber okay, ne? So ist es halt. Gut, weiter geht's. Nächstes Ding. Honor Magic 3. Ich sag mal so. Erstmal technische Daten, ja, wunderbar. Ich sag mal, es gibt das Honor Magic 3, das Honor Magic 3 Pro und das Honor Magic 3 Pro Plus. Ja. Die Kamera-Arrays bei Magic 3 und Magic 3 Pro sind schon sehr beeindruckend. Ja. Bei dem Honor Magic 3 ist es eine Triple-Kamera, 50 Megapixel Hauptkamera, 64 Megapixel Monochromkamera, 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera. Ja, Front-Facing-Kamera 13 Megapixel. Das Magic 3 Pro, ja, das hat noch eine andere Kamera und zwar, also einmal die 50 Megapixel Standard, 64 Megapixel Monochrom, dann zusätzlich eine, dann die 13 Megapixel Weitwinkelkamera und jetzt zusätzlich noch die 64 Megapixel Telefotolinse. Wow, nicht schlecht, mit 3,5-fach optischem Zoom. Wahnsinn. Und optische Image-Stabilisierung. Das ist wirklich eine wunderbare Steigerung. Also definitiv Magic 3 Pro, super Kamera. Das Array hinten, das ist übrigens rund gehalten, so dass es aussieht wie die Linse einer richtigen Fotokamera. Wahnsinn. 8 GB RAM. Für beide Geräte Minimum, 128 GB Minimum beim Honor Magic 3, 256 GB Minimum bei Honor Magic 3 Pro. Beim 3er gibt es maximal 256 GB Storage und beim Magic 3 Pro 512 GB Storage und in der großen Version 12 GB Hauptspeicher. Das Magic 3 kommt mit einem Snapdragon 888 und das Magic 3 Pro mit einem Snapdragon 888 Plus. So. IP54 für das Magic 3, IP68 für das Magic 3 Pro. Also, man sieht, habe ich eben gesagt, für das Plus? Nein, für das Qualcomm Snapdragon 888 Plus für das Magic 3 Pro. So kann genau. Ach, es ist ja wirklich schlimm mit den Bezeichnungen. Ja. Ansonsten, ja, optisch identisch oder fast identisch, bis auf die eben diese zusätzliche Kamera hinten. 6,76 Zoll Display mit 120 Hertz Bildwiederholfrequenz und 2772 mal 1344 Bildpunkte Auflösung. 4600 mAh Akku bei beiden. So, und dann war da noch das Magic 3 Pro Plus. Dieses Kamera-Array ist wahnsinnig, ja, wie das aussieht hinten. Das hat zwar prinzipiell, schnell vergleichen, die gleichen Kameras drin. Ja. Optisch sieht das allerdings richtig hammerhart aus. Ist ja wirklich der Wahnsinn. Das heißt, hier haben wir ein 6,76 Zoll Display mit der Auflösung 272 mal 1344, 120 Hertz Bildwiederholfrequenz, Snapdragon 888 Plus. Hier gibt es nur eine Version, 12 GB RAM, 512 GB Storage, ja, 4600 mAh Akku, 50 Megapixel normale Kamera Standard, 64 Megapixel Monochrom, 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera und 64 Megapixel mit 3,5-fach optischem Zoom, ja, und 13 Megapixel Front-Facing-Kamera. IP68 getestet. Dieses Gerät kann in IMAX Enhanced Video Format aufnehmen. Das heißt, es ist so ein und sagen, so ein Qualitätsstandard. Ja. Super Night Modus hat es drin. Und auch eine Front-Facing Time of Flight 3D-Kamera, so dass man auch eben mit dem Face ID arbeiten kann. Und damit ist das Teil natürlich ganz weit vorne mit dabei. Leider auch beim Preis. Meine Befürchtungen wurden hier bei dem Honor bestätigt. Ich habe ja schon befürchtet, dass die neuen Geräte von Honor deutlich teurer werden als die alten Geräte. Früher hatte Honor dafür gestanden, dass sie eben, wie zum Beispiel hier bei dem Honor View 20, mit die beste verfügbare Technik auf dem Markt, ja, hier ganz günstig raushauen. Damit ist es jetzt vorbei. Auch wenn dieses Gerät technisch traumhaft ist, dieses Honor Magic 3, muss ich sagen, dass es eben für 1.499 zu viel ist. Das ist zu viel. Und qualitativ müssen wir mal gucken, wie die Tests ausfallen bei der Kamera. Das Honor 50 hat, Honor 50 Pro hat, glaube ich, jetzt genau, hat jetzt gerade bei DxO Mark bei der Displayqualität Bestnoten bekommen. Wie gesagt, was die Kamera anbetrifft, beim Honor Magic 3 Pro Plus, das wird sich zeigen. Aber die müssten Bäume ausreißen für diesen Preis eben zu rechtfertigen. Und das werden sie eben nicht hinbekommen. Auch wenn eben das für, so heißt es, professionelle Aufnahmen geeignet ist. Professionelle Videoaufnahmen. Ja, also dann wird wahrscheinlich jeder professionelle Kameramann wird er wahrscheinlich widersprechen. Ja, der wird dann sagen, ja klar, ich schlepp die $25,000 teure Kamera mit 10 Kilo oder 15 Kilo Gewicht umsonst auf meinen Schultern rum. Ich brauch doch bloß das Smartphone und schon, ne? Habe ich eine professionelle Kamera? Nein. Da wollen wir mal auf dem Teppich bleiben. Immer diese Versprechungen. Da ist ja noch nicht mal eine richtige Linse dran. Also wie soll das professionelle Kamera sein? Was die damit meinen, ist halt, dass man sehr gute Videoaufnahmen damit machen kann. Möglicherweise bessere Videoaufnahmen, als man bisher bei Smartphones machen konnte. Das kann man durchaus, sagen wir mal, durchgehen lassen, der Gedanke, ja, dass das stimmen könnte, dass das das beste Smartphone für Videoaufnahmen aller Zeiten bisher ist. Ja. Aber selbst wenn das dann so wäre, 1.499 Euro ist ein ganz schön happiges Teil. Ja. Deswegen muss man sagen, leider hat hier Honor seine Kundschaft im Stich gelassen und will jetzt andere Kundschaft haben. Ja. Das ist leider ein Problem, was ich ja immer wieder gesagt habe, was auftaucht, wenn man eine Marke etabliert mit Superpreisen und man verlangt dann auf einmal normale Preise oder sogar, wie in dem Fall, teure Preise. Dann ist es viel, viel schlimmer, als wenn man als Marke gleich so eingestiegen wäre. Also wenn die gleich teure Smartphones gemacht hätten, dann wäre niemand sauer, wenn die Geräte auch weiterhin teuer wären. Aber das war Honor nie. Honor war eine saugünstige, geniale, super tolle Hightech-Firma, die den Leuten für wenig Geld die beste Tech entgegengebracht haben, so wie es früher bei den Nexus-Geräten war. Ja, jetzt ist es eben vielleicht einer der besten Smartphones, die es zu kaufen gibt, aber eben auch einem der teuersten Preise, die man kaufen kann. Und das ist dann eben in der Relation schon dann wieder ein normales Smartphone. Und für die Leute, die eben da erwartet haben, die Erwartungshaltung eben, ne, dass man sich das Teil leisten kann, die werden dann eben auch entsprechend sauer sein. Und die Frage ist, ob jetzt die Leute, die hier die Geräte sowieso nur kaufen, weil sie so teuer sind, ja, um zu zeigen, hier, guck mal, ja, mein Smartphone, die hat 1500 Euro gekostet, ja, und deins, ne? Also das ist wirklich ein Argument offenbar bei vielen, die so teure Smartphones kaufen und die wollen damit auch was darstellen. Ich weiß nicht, ob das ein Honor jetzt eben schon das richtige Gerät ist, weil bisher war, ne, Honor, ein billiges Smartphone, cool, ne? Gut, aber billig, ne? Und jetzt wollen die damit angeben, ja, hier, 1500 Euro, ich habe hier mein neues Honor. Ich meine, man darf ja nicht sagen, ne, was es gekostet hat, ne? Das muss ja schon klar werden, wenn man es hinlegt, ne? Da müssen die Leute sagen, oh, wow, das ist doch das Teil für 1500 Euro. Und beim Honor, wenn man es hinlegt, sagen wir, Honor, okay, ja, fertig. Oh, guck mal, ich habe hier ein iPhone. Und dann, okay, 1399, ja, was soll man dann sagen? Soll man dann sagen, ja, mein Handy ist aber teurer als deins? Das ist wieder blöd. Das ist Poser. Geht nicht. Das muss man schon wissen. Und genau das ist das Problem. Ja. Wenn man jemand erklären muss, dass sein Ferrari eine 500.000 gekostet hat, dann ist es vorbei. Ja, dann kommt es eher negativ rüber. Oh, ich habe eine 500.000 für mein Ferrari bezahlt. Ja, so, dann du Depp. Ja, okay. Aber wenn man dann nichts sagen muss, ne, fährt dann mit Ferrari vor. Oh, guck mal an, ey. Oh, weißt du, was das Ding kostet? Das ist der Wahnsinn. Ja, so ist es. Aber wer will schon angehen mit seinem Smartphone? Hey, wir haben 2021. Muss man mit anderen Sachen angeben, nicht mit dem Smartphone. Okay. Also, schade. Auf der einen Seite, cool. Auf der anderen Seite. Übrigens, ich will es auch noch schnell hier sagen, damit ich die anderen zwei nicht vergesse. Das Honor Magic 3, also die kleinste Version, gibt es ab 899 Euro. Und die Version Magic 3 Pro, die fängt an bei 1099 Euro. Und Magic 3 Pro ist damit auch schon natürlich über dieser magischen Grenze von 1000 Euro. Ja. Verführerisch sieht es allemal aus, diese Kamera oder dieses Gerät, eben wegen diesem wahnsinnigen Kamera-Array. Ja. Und futuristisch, schön. Aber, tja, das alles täuscht eben nicht darüber hinweg, dass das Teil zu teuer ist. Juhu. Tja, und das könnte auch einem anderen Gerät passieren, ja. Wie gesagt, beim Google Pixel 6, da haben sich ja die Gerüchte aufgetan, dass das Teil ultra teuer sein wird. Ich hoffe, dass das eben nur ein böswilliges Gerücht bleibt. Ja, habe ich schon letzte Woche gesagt. Aber es ist noch was anderes aufgetaucht, was leider eher vermuten lässt, dass es teurer ist, als man gedacht hat oder als ich gehofft habe. Denn das Gerät scheint wohl insgesamt ein Samsung-Gerät zu sein. Yep. So sieht es aus. Also man weiß ja schon beim Tensor-Chip, ja, dass Google mit Samsung hier zusammenarbeitet. Und jetzt sieht es wohl so aus, dass es auch ebenfalls Kamera und Modem, ja, von Samsung ist, und damit gehen eben jetzt die Leaker davon aus, dass das Gerät ein stark modifiziertes Samsung-Gerät ist. Tja, ich meine, das ist jetzt kein Skandal oder so. Ja, das ist genau das, was ich auch erwartet habe, dass es ein Gerät ist, dass es eben neu gebrandet wird, ja, mit neuen, auch von Google gewünschten Designänderungen bei der Firma auch gemacht wurde. Weil ich sag's nochmal, Google hat keine Fertigungsstraßen. Google hat keine Firma, mit der sie Handy produzieren kann. Die haben keine Hardware-Produktionsstätte. Das muss immer bei anderen gemacht werden. Ob das jetzt bei Foxconn ist oder bei Samsung, spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Irgendwo müssen die Handys ja hergestellt werden, weil bei Google können sie nicht hergestellt werden. Das geht nicht. So, und das geht vielleicht in Zukunft, wenn tatsächlich Google ernst macht und eigene Werke für die Handyproduktion aufbauen würden, dann ja, aber das ist erstmal wenn, dann noch in weiter Ferne und zweitens zum jetzigen Zeitpunkt eher unwahrscheinlich, dass das passiert, weil die Kosten sind massiv. Und hier jetzt den Anlegern klar machen zu wollen, dass man jetzt hier, naja, sag ich mal, tatsächlich den Massenmarkt anvisiert, ja, und tatsächlich in Millionen und Abermillionen Stücken auf den Markt wirft, damit man da auch tatsächlich was reißen kann. Das ist, also, ich weiß nicht, also das ist unvorstellbar momentan. Ja, es sei denn, wir kriegen alle die tolle Überraschung, ich sag's immer und immer und immer wieder, dass das Pixel 6 Pro 699 Euro kostet oder so. Dann ist Google im Geschäft. Zumindest mal theoretisch. Ob es dann wirklich ein Renner wird auf dem Markt. Selbst bei diesem Preis wird es nicht gesagt. Ich erinnere an die Nexus-Geräte, die eben genau das waren. Richtige Preiskracher, beste Technik, aber trotzdem hatte Samsung immer die Nase vorn, weit vorn. Ja. Mal gucken, wie das aussieht mit dem Gerät hier. Aber wie gesagt, so ein bisschen stutzig macht mich das schon, wenn das ein Samsung-Gerät ist, ist die Chance, dass das eben auch teuer ist, recht hoch. Es sei denn, Google würde das wirklich, so wie sie das auch bei den Nexus-Geräten gemacht haben, selbst sozusagen subventionieren. Ja? Und dann wäre das vielleicht möglich. Ja. So sieht es aus. Gut, dann haben wir noch was anderes. Genau, das Xiaomi Mi Pad 5. Es gibt ja mehrere Versionen davon. Die sollen jetzt nächsten Monat, also im September, in Europa erscheinen. Ja, interessant wird es allemal, weil das wird wohl ein Tablet sein, das eben genug Power hat. Im Gegensatz zu eigentlich allen Tablets, die momentan auf dem Markt sind. Das Teil wird alle bisherigen Tablets wegputzen in der großen Version. Ja. Aber auch hier, klar, man weiß noch nicht, was es in Europa kosten wird. Ne? Es gibt drei Versionen, das habe ich ja schon mehrmals gesagt. Deswegen sage ich das jetzt nicht nochmal im Einzelnen. Also es gibt drei Versionen und in der letzten Ausbaustufe hat es dann eben auch LPDDR5 RAM mit 8 GB Größe und ja, ich denke, das wird eine sehr interessante Geschichte werden, schätze ich mal. Gut, dann muss ich noch irgendwas sagen. Nee, ich glaube, sonst haben wir nichts mehr hier. Richtig. Und damit komme ich auch zur App der Woche. Ach ja, vielleicht doch ganz kurz noch wegen der Community-Geschichte. Ich habe ja letzte Woche gesagt, ne, dass die Community, weil sich jemand gewundert hat, dass keine Links mehr vorhanden sind, das Community wird ja zurückgefahren. Ja. Auch der nicht mehr benutzte YouTube-Channel wird oder ist jetzt schon zurückgefahren. Ja. Weil da wird ja nichts mehr Neues, wurde ja nichts mehr Neues veröffentlicht. Und von daher war der obsolet. Ja. Die Community-Links sind ja entfernt worden und weil die jetzt also nicht mehr offiziell für neue Community-Mitglieder verfügbar sind, Einladungen können von den bestehenden Community-Mitgliedern verschickt werden. Aber das war es dann auch. Ja? Also sonst ist nicht mehr öffentlich betretbar, sage ich mal, für jeden. Gut, und übrigens, da es keine Reaktion gab, sehe ich den Schritt auch als richtig an. Ja. Gut, App der Woche. Ich habe ein bisschen länger rumsuchen müssen. Ehrlich gesagt hätte es eine andere App sein sollen. und habe dann festgestellt, leider ist die nicht für den Store in Deutschland verfügbar. Ich habe die tatsächlich gefunden. Ich konnte die hier mir auch angucken auf meinem Gerät, aber habe dann eben festgestellt, dass man hier das ganz normal auf dem Deutsch, für den deutschen Markt eingerichtet ist, dass man das gar nicht herunterladen kann. Dann kommt nur, die App ist in dem Markt nicht erhältlich. Das war, Moment mal, wie hat die nochmal geheißen? Rainy Cloud. Genau, Rainy Cloud war das. Jetzt muss ich schon mal gucken, ob ich denn das noch. Das war, die war so süß, die App, und mal irgendwie was anderes, ja. Aber leider gibt es Rainy Cloud nicht. Ja, ich finde es wirklich schade und ich war, keine Ahnung wieso. So wird mir hier alles angezeigt. Zum Glück hatte ich nochmal doppelt geprüft und das war dann zu sehen, nö, nicht in meinem Land verfügbar. Komisch. Nun denn, deswegen ist es eine andere App geworden, aber ich denke, es ist ein guter Ersatz. Macht nämlich auch Riesenspaß. Und zwar Cat Game nennt sich das. How to Loot. Ja, also wie man raubt, sozusagen. dabei muss man knifflige Rätsel lesen. Am Anfang ist es natürlich überhaupt nicht knifflig. Ja, also das ist so, ihr habt da so zum Beispiel Ebenen, müsst ihr anklicken, dann verschwinden die Ebenen und auf diesen Ebenen lagert ein Goldschatz. Und der muss an die richtige Stelle fallen, damit ihr die Goldmünzen einsammeln kann. Ja, dann müsst ihr natürlich aufpassen, denn unten sind zum Beispiel auch mal glühende Kohlen. Und wenn ihr dann hier das falsch öffnet, dann fallen die ganzen Goldmünzen eben nicht der Katze in den Schoß, sondern in die glühenden Kohlen. Und das war's dann, ne, mit der Aufgabe, mit dem Level. Ja, so schnell kann das gehen. Also ein 2D-Puzzle-Game ist das, das erstmal relativ simpel aussieht, aber dann auch ziemlich schnell ziemlich knackig wird. Ja, und wie? Da rauchen einem dann schon mal die Gehirnzellen. Und deswegen macht es auch Spaß. Man wird immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert, die man dann eben lösen muss. Das ist Teil vom Sinn des Spiels eben. Und das ist das, was eben dann auch den Reiz wohl ausmacht. Ein bisschen, ein bisschen Reiz muss man daran natürlich schon empfinden, aber eben was Schwieriges zu lösen. Ja? Damit eben hier man schlussendlich ans Gold kommt. Ja? Nicht schlecht. Natürlich der Bezug zu Katzen, ne, die immer alles klauen, ne, das ist natürlich auch wieder genial gemacht. Ist halt ein Marketing-Gag, genauso gut hätte das irgendwie was anderes sein sollen, sein können. Das macht da keinen Unterschied. Es ist, wie gesagt, ein 2D-Puzzler, wo man eben Lösungswege finden muss, um eine Aufgabe zu lösen. Coole Sache, meiner Meinung nach. Und komplett kostenlos zum Download. Ja, überhaupt kein Problem. Hier steht es auch nochmal. Komplett kostenlos. Enthält natürlich Werbung. Ach Gott, wie hätte man das auch anders machen können? Ne? Aber trotzdem ist das ja schon mal gut, dass man es eben so spielen kann. Und zwar alles spielen kann, komplett. Und ja, so wie ich das verstanden habe, ist es auch egal, ob man offline ist, also doppelt nützlich, und somit kann man damit loslegen. Ja. Für alle Altersgruppen geeignet steht hier, ja, sehe ich auch keinen Grund, warum nicht. Und cute and high-end graphics, naja. Also zur Grafik muss ich sagen, süß ist es, aber High-End, naja, also ey, sie ist schön, sie ist angemessen, dem Spiel angemessen, ja, aber ihr dürft jetzt nicht erwarten, dass es hier ein Top-Grafik-Explosions-Game wird, ja, das Sound ist ebenfalls angemessen, macht auf jeden Fall Spaß, hier in dem Spiel mit dazu zu hören. Gut, Und mehr gibt's dazu auch nicht zu sagen. Cat Game How to Loot. Das schnelle Puzzle-Spiel für zwischendurch. Perfekt. Und deswegen App der Woche. Und damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Die ganzen Links und Informationen zur Sendung findet ihr wie immer in den Shownotes. Und da müsst ihr mal gucken, in eurem Podcast-Player, irgendwo kann man die herunterklappen. Ja, und dort sieht man dann eben auch die Links. Und es steht auch noch ein bisschen was sonst dabei. Und da könnt ihr dann euch mal durchklicken. Und natürlich auch ist dort der Link zur App der Woche vorhanden. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss. World.